Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das ist der 13. Conningcast, den ihr gerade hört. Mit dabei ist heute noch Wolf oder Michael. Den kennt ihr ganz bestimmt. Ja, guten Tag. Stell dich mal kurz vor, weil die User kennen dich bestimmt noch nicht. Und ja. Ja gut, mein Name ist Michael. Ich bin 21 Jahre alt und schon ewig Conan-Fan und interessiere mich vor allem für den Anime. Und da kenne ich mich auch super aus und so. Und im Forum heiße ich Wolf. Wolfos. Nein, Wolf heiße ich inzwischen. Nein, Wolf. Ach so, okay. Alles klar, dann haben wir nebenbei noch Nadel dabei, die war ja schon mal dabei. Glaube ich zumindest. Hallo. Und Sarah ist auch wieder dabei. Juhu. Und dann jemand, der in letzter Zeit ziemlich oft dabei ist, nämlich Manuel. Hi. Alles klar, als Thema haben wir heute FBI und CIA gegen die Organisation. Da werden wir uns mal die ganzen Files ein wenig genauer anschauen und am Ende nochmal einen Schlussstrich ziehen und schauen, wer davon profitiert hat von dem Fall oder wer als Gewinner aus dem Ganzen herausgegangen ist. Und erstmal kommen wieder die News für heute. Und da Philipp nicht da ist, wird wohl der Manga-Part heute wegfallen. Sondern wir machen hier... Dann ich erzähle euch jetzt mal was zur Episode 576. Die ist am Tag vor dem geplanten Release des Contentcasts erschienen. Und die Möglichkeit, ihn anzuschauen, hatte ich noch nicht. In die Zukunft gucken kann ich noch nicht. Und auf jeden Fall wird da erwartet, dass da dieser Fall mit der Gothic Lolita aufgeklärt wird. Der ja im Band 66, der in Deutschland erschienen ist, noch nicht aufgeklärt wurde und damit hat uns dann der japanische Anime wieder überholt. Und ja, schade. Aber wir werden sie wieder überholen dann. Weil es sind ja noch etwas mehr wie 30 Tage und dann kommt der Band 67 in Deutschland raus. Boah, das war gleich mal die Ankündigung für den Band 67. Habe ich zwei News in eins gepackt. Okay, und falls ihr es mitbekommen habt, das Forum ist ja überflutet und die Skype-Chats auch überflutet vom Japan-Tag. Und da waren letzte Woche, ich glaube, sogar jeder dabei, der hier im Contentcast teilnimmt. Und da war eben das zweite User-Treffen vom detektivconan-wiki.com. Und ja, da werden jetzt eventuell noch, da hört ihr jetzt noch nachfolgend ein paar Ausschnitte aus den Aufnahmen, die entstanden sind vom Japan-Tag. Herzlich willkommen zum 13. Conningcast. Diesmal mehr oder weniger live aus Düsseldorf. Mit dabei ist heute ziemlich viele Leute, die möchte ich jetzt alle vorstellen. Alle detektivconan-wiki.com. Der Film 13 ist gestern auf DVD in Deutschland erschienen mit deutscher Synchro. Und einige haben ihn schon gekauft. Einige haben ihn schon anderweitig bekommen. Und das erste Feedback, wer hat ihn schon angeschaut und möchte darüber berichten? Okay, erstmal der Manuel, der geht dann weiter. Hi, also ich habe ihn bereits gesehen mit German Subs im Internet. Ja, ich finde ihn... Wir wollen aber jetzt vom deutschen Dub berichten. Ja! Der Film 13 ist ja schon ein Jahr draußen. Ist doch egal. Wir sollen doch nur sagen, wie wir den Hat Film jemand schon deutschen finden? Dub angeschaut? Du hast ihn schon deutsch. Ich hab ihn schon in Deutsch. Okay, die Desiree macht jetzt den... erzählt euch jetzt mal, wie die deutsche Synchro so ist und ob er an den japanischen herankommt. Und ja, gebe ich mal weiter. Also, ich habe den 13. schon auf Deutsch gesehen. Die Synchro ist an sich sehr gut. Die Qualität vom Film ist auch gut. Und manchmal ist die Synchro aber im Japanischen ein bisschen besser gewesen, finde ich. Alles klar. Der Preis dreht sich so um die 25 Euro, mehr oder weniger mal wieder. 20, wenn man es wieder vom Trödelmarkt oder sowas auftreibt. Aber ich schaue mir immer nur im Internet. Ja, im Hintergrund hört man vielleicht schon ein bisschen dass es hier nicht so ordentlich zugeht, sondern dass hier ein bisschen... Die spielen Fangen. Ja, die spielen hier Fangen im Hintergrund. Die Benutzer Meche Kaito im Forum und... Ach, ich will nicht alle aufzählen, auf jeden Fall. Ich weiß ja gar nicht, wie die heißen. Ziemlicher Kindergarten hier. Wolf, Sherry und Schnulli92. Genau, Manuel ist da besser informiert über die Nicknames. Und dann frage ich euch gleich mal, wie fandet ihr so in Japan doch bisher? Was habt ihr bisher so gesehen? Ja, also ich fand ihn einigermaßen gut, aber da ich letztes Jahr auch schon hier war, also ich finde, das war eigentlich alles ziemlich gleich. Und ich, ja, wenn man schon einmal da war, würde ich sagen, man sollte jetzt nicht überlegen, ob man nochmal kommt. Natürlich ist das User-Treffen jetzt hier ein großer Anlass, nochmal wiederzukommen. Ansonsten fand ich das aber alles auch ziemlich gut und ich denke mal, ich hoffe, nächstes Mal sind noch mehr Benutzer dabei und dann sehen wir uns hier auch wieder. Also, ich finde den Japan-Tag mal wieder sauber, schön, klasse. Kann mich endlich mal wieder mit Ramunde zustellen. Nur leider so werde ich mal wieder mehr mein Feuerwerk von der Wiese angucken und nicht mehr vom Rheinturm aus. Aber sonst, mir gefällt der wie jedes Jahr. Ja, mir gefällt er bisher auch ziemlich gut. Das User-Treffen war nicht toll. Fand es toll, mal alle im Real Life zu sehen, die ich bisher nur über Skype oder über das Forum kannte. Ja, ich fand ihn bisher ziemlich gut und werde nächstes Jahr, denke ich, auch mal wiederkommen. Ja, hat noch jemand eine Meinung zum Japan-Dach? Möchte noch jemand was loswerden? Ja, also ich bin auch zum ersten Mal hier. Es ist sehr voll, man muss viel laufen, aber es ist eine wunderbare Stimmung. Also ich bin auch zum ersten Mal auf dem Japan-Tag, gefällt mir sehr gut, alle sehr nett, alle User, die ich bisher kennengelernt habe und macht auch sehr viel Spaß hier. Und gebe ich zurück. Ja, also überwiegend positive Meinungen. Ja, wir haben bisher auch einige Cosplayer gesehen, leider keine Detektiv Conan Cosplays. Total schade, aber... Ich war mir vorhin bei dem einen nicht sicher, ob es ein Conan ist oder nicht. Sah so ähnlich aus, aber ich war mir nicht sicher, ob es wirklich einer ist. Ja, aber auf jeden Fall keine Cosplays. Vielleicht müssen wir da mal ran. Wobei die meisten hier nicht so motiviert sind bei dem Thema. Und, ja. Ja. Auf jeden Fall, wir haben uns auch schon die japanische Küche ein bisschen gegessen halt und ja. Und ich habe mir auch schon $12 gekauft. Der einzige Grund, warum Infi hierher gekommen ist. Habt ihr noch einen Kopf Shisha-Tabak? Nee. Nee. Wir rauchen und trinken nicht. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, wir wurden gerade gefragt, ob wir einen Shisha-Kopf haben. Shisha-Tabak da haben. Von ein paar dubiosen Typen. Also, jeder, weil die auch alles rumlaufen, könnten wir sehr so danach aussehen, als hätten wir irgendwie im Rhein. Also allzu seriös scheinen mir nicht auszuschauen, wenn wir danach gefragt werden, aber... Auf jeden Fall richtige Laune hier. Am Japan-Tag selber ist ziemlich viel los, gerammelt voll und ja. Das ist immer hier so. Das ist der Japan-Tag, Anlass. Okay, Michaela hat gerade eingeworfen, dass es nicht der Japan-Tag ist, sondern dass es die Stadt ist allgemein. Wobei Düsseldorf, finde ich, nicht so viel Anziehungspotenzial hat. Außerhalb des Tages vom Japan. Jetzt muss ich langsam weggehen, weil ich jetzt an den Haaren gezogen werde. Oh, weia. Ah. Das ist nicht schön. Ihr seht, dieser Cast ist mehr oder weniger live. Ja. Hier wird nichts rausgeschnitten, zumindest fast nicht. Und ja, wenn ihr Informationen wollt, irgendwie sachliche, müsst ihr beim nächsten Mal einschalten. Und jetzt gebe ich vielleicht nochmal ein wenig rum, ob jemand noch ein wenig was sagen will dazu. Ja, ich weiß nicht, was man noch sagen soll. Was hältst du mir das Mikro so hin? Ja, wie viele Conan-Mangas wir gekauft haben. Ja, also, ja, genau. Wir haben ganz viele Conan-Mangas hier gekauft. Ich zwar keinen, aber... Ich auch ganz viele japanische und deutsche und alle haben alles mögliche gekauft. Nur die Shonen Sunday gab es nicht hier. Das habe ich ja. Ja. Ja, japanische Mangas gab es hier ganz viele. Also wer noch welche braucht, der kann nach Düsseldorf kommen und sich hier welche holen. Ja, ich habe auch ganz viele japanische Mangas gekauft, nämlich einen. Und es war der Band 68, da lohnt sich, finde ich, noch, weil er noch nicht in Deutschland erschienen ist und es noch ein bisschen dauern wird. Und ja, die anderen haben aber ziemlich zugeschlagen. Und ja, und von... Okay, jetzt kommen wir mal zum Ende anscheinend, weil keiner mehr was zu sagen hat. Und beenden den Conncast für heute. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Hallo! Schaltet beim nächsten Mal wieder ein und dann geht's weiter mit irgendeinem Thema. Das muss Philipp noch ausmachen. Wir haben noch gar kein Thema abgemacht. Wir haben noch kein Thema abgemacht. Ja, Kontaktnachbesprechung. Wir sollen weg. Also wir schauen uns jetzt noch das Feuerwerk an und... Das machen wir ins Auto. Ja, das Feuerwerk ziehen wir so auf die einschalten. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Wiedersehen. Bye. Tschüss. Oh, hallo. Alles klar. Nachdem ihr da jetzt ein bisschen was live gehört habt. Qualität ist nicht allzu gut vielleicht und war ein bisschen reingeredet, aber ich denke, ihr habt alles verstanden. Okay. Dann ist auch noch letztes Wochenende am Tag von Japan-Tag, der 28. Mai war das. Da ist der Kinofilm 13 rausgekommen auf Deutsch. Der Nachtschwarze Jäger oder sowas heißt der. Ich habe ihn heute bestellt erst, aber angeschaut haben wir ihn fast schon alle, oder? Habt ihr ihn schon angeschaut? Ich habe ihn mir am Mittwoch auf DVD gekauft und habe ihn schon gesehen. Ich habe ihn noch am Tag vom Japan-Tag geguckt. Ich habe ihn ungefähr zur Hälfte gesehen, noch nicht ganz. Ja, und ich nur auf Englisch. Also auf jemanden auf Japanisch mit Subs. Okay. Naja, wir werden jetzt erstmal noch ein bisschen aufs Feedback eingehen, wie ihr die Synchronisation fandet, wie ihr die Stimmen fandet und da können natürlich dann nur die mitreden, die ihn geschaut haben. Also ich fand es ganz gut, die Synchronisation. Also ich fand es gelungen. Natürlich kommt es dann das Japanische immer ran, aber ich fand es auf jeden Fall sehenswert. Und ja, vielleicht werde ich mir noch mehr Content-Filme zulegen, aber ich habe jetzt zum Preis von 20€ den gekommen. Das fand ich noch ganz... in Ordnung, aber wenn man bedenkt, das sind jetzt 13 Filme und jeden für 20€ zu kaufen, das überlegt man sich mehrfach. Aber da der Film ganz gut war und ganz spannend war, habe ich mir gedacht, das gibst du dir doch. Und wie fandet ihr so den Film? Ja, bei mir war es so ähnlich wie bei dir. Ich finde auch, das ist bisher der beste Film, deswegen habe ich auch diesmal auf mich genommen, ihn mir zu kaufen. Im Gegensatz zu den anderen Filmen, die ich mir noch nicht gekauft habe. Und ich finde die Synchronisation auch ziemlich gut. Bis auf eins, die Stimme von Inspektor Yamamura geht einem ziemlich auf die Nerven, weil es ist wirklich eine sehr merkwürdige Stimme, sag ich mal. Aber sonst ist alles ziemlich gut. Ich kann mich eigentlich manuell nur anschließen, also. Ja, dann geht's jetzt schon weiter mit dem Hauptthema für heute. Ja, wie gesagt, das ist FBI und CIA gegen die Organisation und wir werden uns mal noch kurz die ganzen Auftritte an, nochmal kurz Revue passieren, was passiert ist bis jetzt und wie die Kämpfe so ausgefallen sind und wann auf jeden Fall die Auftritte waren von FBI und CIA. Und da haben wir das Ganze in 4 Punkten eingeteilt. Da fange auch ich gleich mal an mit dem Auftauchen von Jody. Die Condit hat sie als erstes immer hat ja die Chance gelassen, dass sie vielleicht zur Organisation gehört oder zumindest in Verbindung mit der steht. Das war immer so der Verdacht früher, wenn man so nur die alten Folgen gekannt hat, dass die Jodie, bei der Jodie weiß man nicht, wo sie her ist, Organisation und was weiß ich. Und das Ganze wurde dann eben auch erst in 345 aufgedeckt und 345 macht Manuel und Nadel. Da kommen kommt das erste Mal dieses FBI oder vor und das macht jetzt Manuel oder Nadel. Entscheidet euch. Gut, also in Episode 345, da offenbart sich sozusagen das FBI, nämlich Jody, gegenüber Wermut, dass sie beim FBI ist und dass das FBI der Organisation auf der Spur ist, wegen Jodys Vater, der unter anderem auch von Wermut getötet wurde. Und ja, und man erfährt eben, dass Jody eine FBI-Agentin ist. Und was man auch erfährt, dass Shuichi Akai, den man bisher nur immer am Rand gesehen hat und manchmal man auch gedacht hat, ja, der gehört zur Organisation oder so, dass der eben ein Kollege von Jody ist, also ebenfalls ein FBI-Agent. Aber er will sich Conan noch nicht als, oder Ai noch nicht offenbaren oder so ähnlich. Keine Ahnung. Mehr macht das FBI da eigentlich nicht. Ja, dann werden wir nochmal am Ende drauf schauen, auf jeden Fall, wer von diesem ganzen, wie es ausgegangen ist, die 345 und wer davon profitiert hat und ob überhaupt jemand davon profitiert hat. Okay, auf jeden Fall werden wir dann nochmal gleich anschauen und jetzt geht's erstmal weiter mit der Episode 425, das war ja auch ein großes Special und ging um die alle da, ums FBI und die Orga und ja. Episode 425, da kam eben das FBI vor und auf jeden Fall Conan ist durch Zufall auf Jody getroffen, die der Organisation auch beim Anschlag auf der Spur war und da war eben dann mal das FBI und Conan richtig auf der Spur der Organisation und ja, waren hinter ihr richtig her und hatten eine Spur und das würde ich sagen, also ist ziemlich gut gelaufen das Ganze, aber die Organisation hat dann am Ende durch zu Detective Mori und hätte fast Kokoro erschossen, also das war dann wieder etwas schlecht und das Ganze mit Kerr war natürlich auch ein Punkt fürs FBI, zumindest wie sie es jetzt meinen und eigentlich war das Ganze ziemlich spannend und Conan, es war eben die ganze Zeit so, dass Conan und Jody auf der Spur des FBI waren und immer hinter denen hergerannt sind. Ja, auf jeden Fall kamen da eigentlich. Und jetzt wird dann der Spoiler, dass in der 425 die CIA vorkommt. Mit Kerr nämlich und ja. Also es kamen da in der 425 alle Organe vor. Also das FBI, CIA und die Organisation, nämlich dies. Und nämlich der Maulwurf in der Organisation mit Kerr. Das wurde nämlich alles um der Episode 500 aufgedeckt, dass Kerr CIA gehört und das macht jetzt Michael dann und was da noch so vorkam um die 500. Ja, die Folgen 491 bis 504 war das große Special Zusammenstoß von Rot und Schwarz, in dem halt dann Kier aka Rena im Krankenhaus lag und vom FBI beschützt wurde vor der schwarzen Organisation. Und es führt halt dann dazu, dass Rena wieder aus dem Krankenhaus, also Kier aus dem Krankenhaus geflüchtet ist mit Hilfe der Organisation. Aber die Organisation hat jetzt natürlich die Befürchtung, dass sie ein Undercover Agent war. Und deswegen musste sie sich halt jetzt wieder beweisen, um nicht selber von ihnen getötet zu werden und damit eben noch ein Kontaktmann eben vom FBI und CIA sozusagen Zusammenarbeit der schwarzen Organisation war. Und am Ende lief es halt eben darauf hinaus, dass sie halt eben scheinbar Shuichi Akai erschießen musste, damit sie eben noch glaubhaft war. Alles klar. Das war so das Letzte, wo richtig viel passiert ist. Mittlerweile wird er gerätselt, ob Shuichi Akai tot ist oder nicht. Wegen seinem erneuten Auftritt oder zumindest scheinbar erneuten Auftritt. Und jetzt werden wir darauf eingehen, wie die Auftritte eigentlich geendet sind, ob es gut für die Organisation war oder schlecht für die Organisation war, beziehungsweise halt gut fürs FBI, CIA oder schlecht fürs FBI, CIA. Fange ich mal mit dem Ganzen an, mit unserem ersten Thema an, was wir hatten, Jody, dass sich ja offenbart hat, dass sie nicht zur Organisation gehört, war das quasi gut für Conan, weil das wäre wahrscheinlich ein wenig brenzlig gewesen, wenn sie zur Organisation gehört hätte und sie quasi im unmittelbaren Umfeld von Conan ist und Ron ist. Ja, also war eigentlich gut das Ganze. So, jetzt kommt Anuel und wird mal wieder sei Episode 345, wie sie ausgegangen ist für die Organisation, sagen. Ja, für die Organisation ist es eigentlich ja mittelmäßig ausgefallen. Wermut hat sich schwer verletzt, da Shuichi ihr mit einer Schrotflinte die Rippen gebrochen hat. 3 oder 4, keine Ahnung. Und fürs FBI ist es ziemlich schlecht ausgegangen, denn sie haben ihren Undercover Agent verloren, nämlich Shuichi musste sich ja vor Wermut offenbaren und dadurch ist ihm sein Undercover-Job aufgeflogen und er kann nicht mehr in die Organisation. Und er wird auch noch von der Organisation dadurch gejagt. Das ist natürlich nicht besonders gut fürs FBI. Und ja, für Conan war es natürlich ganz gut, da er die E-Mail-Adresse vom Boss der Organisation herausgefunden hat. Aber sonst fürs FBI war es eigentlich sehr, sehr, sehr schlecht. Also ich will dann Thomas einwerfen, weil die Organisation hat ja quasi den Mann komplett verloren. Einer wurde ja ausgeschaltet. Und deswegen meine ich jetzt, dass es für die Organisation eigentlich ziemlich schlecht ausgegangen ist, das Ganze. Ja, stimmt. Calvert ist tot und die haben dadurch einen Scharfschützen verloren und alles. Was natürlich auch nicht gut ist, dass es jetzt dadurch Streitigkeiten zum Beispiel zwischen Chianti und Wermut gibt in der Organisation und Streitigkeiten innerhalb der Organisation sind natürlich nicht gut. Genau, das kommt dann noch dazu. Und ich möchte nur einwerfen, ich glaube, Shuichi war jetzt nicht dadurch, hat sich nicht dadurch offenbart, sondern ich glaube, das war was ganz anderes, nämlich mit der Schwester von Ai war das was. Deswegen wollte Shuichi ja auch nicht sich Ai zeigen, weil Shuichi ja indirekt am Tod von Ais Schwester betroffen ist. Also, und indirekt dadurch verantwortlich ist, dass sie austreten wollte aus der Organisation und so weiter und dadurch gestorben ist. Ja, aber erst in 345 am Ende hat die Organisation herausgefunden, dass er zum FBI gehört und dadurch wurde er verstoßen, natürlich. Sonst bekommt das FBI ja natürlich mehr Informationen und dadurch hat das FBI keinen Undercover-Agent mehr. Weiter. Mehr? Ein Undercover-Agent mehr? Keinen mehr. Ah, okay, passt schon. Ja, alles klar. Okay, dann kommen wir zum nächsten Auftritt mit 425. Das ist ja so ausgegangen, dass quasi die Organisation einen Mann verloren hat und der direkt in die Hände des FBIs gefallen ist. Aber wenn man es sehr genauer anschaut, ist es ja nicht kein Organisationsmitglied, sondern jemand, der eingeschleust ist und ja, also ich meine jetzt, dass es kein Sieg ist, wenn man einen Undercover-Agent von einer verbündeten Organisation, also vom CIA, FBI, verfolgen ja die gleichen Ziele. Und also ich meine, dass das kein Erfolg war und dass es eigentlich ziemlich schlecht war, das Ganze fürs FBI und fürs FBI und CIA, weil das hatte ja dann beide Folgen mit Episode 500. Das hat ja dann diese Folgen, dann nehme ich die dann Wolf erklärt. Und ja, also ist eigentlich schlecht ausgegangen, meine ich. Den Anschlag konnten sie zwar verhindern auf diesen Politiker, aber eigentlich ist ja für die Story, ist dieser Politiker ja eher unbedeutend. Und wer weiß. Das haben wir ja schon im Concast um den Boss geklärt. Ob der wirklich so unwichtig war? Naja, bis jetzt scheint es nicht so, als wäre er wichtig und er hat ihn noch nicht als wichtige Person entlarvt, Gosho. Auf jeden Fall, dann geht's jetzt weiter mit Episode 500. Vielleicht hat der da 504. FBI oder CIA-Punkte gut gemacht. So war es eben nicht. Ja, ist schwer zu sagen, weil in Folge 504 hat sich ja, wie gesagt, Kia wieder beweisen müssen, um wieder als Undercover Agent in die schwarze Organisation zu kommen, indem sie halt eben Shuichi Akai erschießen musste. Und ja, jetzt ist sie halt wieder in der schwarzen Organisation drinnen, hat nicht mehr genauso viel Vertrauen wie davor. Das ist schon mal ein negativer Punkt. Und Shuichi Akai ist scheinbar auch tot, aber das weiß man jetzt natürlich nicht. Von dem her irgendwie, ja, die schwarze Organisation hat zwar wieder ein Mitglied, aber denen vertrauen sie nicht mehr und das FBI hat ein Mitglied womöglich verloren. Ja, also gemischt ausgefallen quasi das Ganze. Okay, dann sind wir ja schon die Auftritte durch. Das war ja jetzt ziemlich kurz und schnell das Ganze, aber ich finde insgesamt sieht man, dass es eigentlich ziemlich ausgeglichen ist, das Ganze. Eigentlich würde jetzt nur noch die Tatsache was ausmachen, ob Shuichi lebt oder nicht lebt. Und die würde quasi ins Gleichgewicht fallen, ob bisher die Organisation besser war oder das FBI und FBI und CIA einen besseren Job gemacht hat. Also eigentlich sind sie ziemlich gleich auf und es geht eigentlich nicht arg weiter, also ist zumindest meine Meinung, dass da irgendwie Conan der Organisation dicht auf der Spur ist oder sowas, sondern das ist eigentlich, sind beide Teams gleich auf. Ich frage mich nur gerade, was würde es dem FBI nutzen, wenn Shuichi Akai noch lebt? Er kann ja sowieso nicht mehr in die Organisation zurück, da sie ihn ja schon als FBI-Agent entlarvt haben. Also ich meine, dass Shuichi ein sehr wichtiger Mann ist und immer quasi dem Ganzen gerettet hat, das Ganze. 345 ist da zu erwähnen, 425 ist da zu erwähnen. Also es ist meine Meinung, dass es indiskutabel ist, dass der gut für fürs FBI ist. Der hat da eine Nase dafür, denke ich. Dann gebe ich mal weiter an, wer will noch seine Meinung loswerden. Ja, Nadel, tun vielleicht noch. Nicht. Also ich würde ja sagen, das FBI da irgendwie, keine Ahnung warum. Also ja, weil die haben ja jetzt ziemlich schon viele Informationen über die Organisation und so und ja, damit können die ja jetzt auch mehr herausfinden. Deswegen würde ich jetzt sagen FBI. Ja. Also das ist dann natürlich wieder wegen optimistischer gesehen. Haben wir jetzt quasi zwei Seiten. Manuel und ich waren jetzt dafür, dass es ein wenig ausgeglichen ist bis jetzt, ja. Und Nadel sieht quasi das Team FBI, das Gute vorne dran. Hat noch jemand eine Meinung? Ja. Ich meine, Conan weiß ja immer noch die E-Mail-Adresse vom Boss und wenn es sein müsste der ja bloß mal im FBI sagen. Ich meine, ist klar, dass er das nicht seiner lokalen Polizeizentrale sagen darf, aber ich meine, FBI oder CIA könnte er dir ruhig mal sagen und dann wären nämlich die richtig weit vorne dran. Das stimmt, das ist ja noch ein Ass im Ärmel. Also durch dieses Schlüsselloch können die quasi gut schon noch ein bisschen die Handlung vorantreiben. Aber scheint er ja zurzeit nicht zu machen. Dadurch würde er die Handlungen nicht vorantragen, sondern sogar schon beenden. Weil dadurch. Nee, da hätte er bestimmt noch Ideen. Also da habe ich volles Vertrauen, dass doch sowas vielleicht wieder was Großes ins Rollen kommt oder sowas. Aber der anscheinend Bus ist abgehauen und hat seine E-Mail-Adresse geändert. Ja, genau. Also ich finde, das kann man eigentlich jetzt nicht mit logischem Verständnis kann man das jetzt nicht irgendwie angehen und so sagen, ja. Also ist mit der E-Mail-Adresse oder sowas. Vielleicht war der Boss über einen Proxy drin. Und total immer die E-Mails abrufen, aber das ist ja auch ein bisschen komisch gemacht in Conan, Wermut SMSen auf die E-Mail-Adresse vom Boss oder sowas, oder die rufen den Boss an, also das ist da schon ein bisschen komisch. Naja, dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Outro, damit wir nicht alles so in die Länge treiben, so künstlich. Ja, wir sind ja jetzt schon fertig mit dem Thema. Oh, das ging ziemlich schnell jetzt heute. Ja. Dann ab ins Auto. Okay, dann sind wir hier im Outro. Ich habe heute sogar Themen fürs Outro. Damit es nicht so sinnlos ist. Das Outro braucht man keine Themen. Doch, in letzter Zeit machen wir immer Themen ins Outro. Das ist ganz interessant. Den will sagen, dass ich von ihm aus viele Grüße sagen soll. Ja, von wem? Grüße von unserem Oberbürgermeister. Von Sinn. Viele Grüße an alle Zuhörer. Keine Ahnung warum. Ah, okay. Ich habe nämlich das erste Thema hier gleich. Den Japan-Tag. Haben wir schon ein paar Ausschnitte reingeschnitten, aber jetzt so im Hinterher hat sich für euch die Reise nach Düsseldorf gelohnt, weil ich glaube für Michael alias Wolf, wir müssen mal einheitlichen Namen machen, und für Manuel und für mich war es ja eine ziemlich lange Anreise und frage ich euch mal, hat sich's gelohnt? Auf jeden Fall, war richtig cool, euch alle mal zu sehen und so, war einfach toll, der ganze Japan-Tag und auch Düsseldorf war sehr toll, mal zu sehen. Also ich finde, es hat sich auf jeden Fall gelohnt und ich will nächstes Jahr auf jeden Fall wiederkommen. Ja, ich kann Manuel nur zustimmen. Es war einfach so genial da, also richtig genial. Wer immer noch nicht da war, unbedingt nächstes Jahr hinkommen. Es ist so riesig da. Und dann am besten euch mal bei uns ins Wiki oder ins Forum begeben und trefft euch. Es war einfach so geil, wir alle zusammen. Und es hat so Spaß gemacht. Und wir würden uns echt freuen, wenn wir euch nächstes Jahr auch treffen. Und ja, es ist genial gewesen. Kann man wohl für mal zustimmen. Aber ich wollte noch eins sagen, was ich im Forum gelesen habe, in dem einen Thread über den Japan-Tag, dass ja da noch mehr User da waren, die wir überhaupt nicht getroffen haben, sondern die ohne uns einfach durch Düsseldorf gelaufen sind. Ja, wahrscheinlich dann mit anderen Communities, denke ich jetzt, oder... Also ich denke jetzt mit anderen Leuten dann rumgelaufen sind, aber... Also ich vielleicht wollten wir in Ruhe Düsseldorf genießen. Nicht mit so einem Haufen. Ja, das kann auch sein. Aber nächstes Jahr, also das habe ich jetzt in Animax oder so schon gelesen, ist es eine Japan-Woche übrigens, weil das ist ein Jubiläum und da ist dann eine ganze Japan-Woche. Und das war dann noch cool. Mal schauen, also ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist. Weil eine Woche komme ich ja fast nicht hin oder sowas. Was für ein Jubiläum ist es denn? Also Inti und Wolf können ja gerne wieder bei mir übernachten, wie nächsten Monat. Manuel, deine Eltern haben da nichts gegen. Okay. Was? Welches Jubiläum? Der 10. Japan-Tag. Da ist halt eben irgendein Jahresjubiläum beim Japan-Tag und deswegen ist es eine Japan-Woche. So habe ich zumindest alles auf Animex gelesen. Falls es nicht stimmt, werde ich den nächsten Cast korrigieren oder auch nicht. Nein, das stand auch schon in der Broschüre fürs diesjährige Japan-Fest. Da stand drin, kommen Sie auch nächstes Jahr zur Japan-Woche. Okay, dann stimmt das alles. Boah, bin ich gut. Auf jeden Fall... Ja, da denke ich mal, oder wir kommen halt zum großen Finale der Japan-Woche oder sonstiges, auf jeden Fall, da wird sich hoffentlich was finden. Und dann stimme ich nochmal den anderen Meinungen zu von Wolf und Manuel, also ich fand's auch super und es hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Anreise. Und naja, Sarah und ich hatten ja nicht so eine lange Anreise. Echt mal? 20 Minuten Zugfahrt. Ihr hattet ausgeschlafen, als ich gerade mal heimkam und ins Bett gefallen bin. Wann bist du heimgekommen? Ja. Am nächsten Morgen? Um 11 Uhr. Ich war am nächsten Tag um 7 Uhr morgens zu Hause. Ja, bei mir war es irgendwie. Wir waren so um 10. Aber ich war um 2 zu Hause, also geht doch noch, oder? 2 Uhr nachts, oder? Ja, klar, 2 Uhr nachts. Ja, 2 Uhr nachts und nicht 2 Uhr mittags. Also. Da waren wir noch nicht mal abgefahren. Stimmt, da waren wir noch im Bahnhof rum. Und wenn man dann da die ganzen Cosplayer sieht, die im Bahnhof schlafen, das fand ich ganz witzig. Also wenn sich da jemand überlegt, Cosplayer zu werden und kann den ganzen nochmal folgen und am Bahnhof pennen. Die günstigste Übernachtungsmöglichkeit. Okay, alles klar. Dann hat sich das Ganze gelohnt und jetzt im Forum ist ja schon jetzt dieses nächste User-Treffen quasi schon eine Umfrage gewesen, ob wir das nächste User-Treffen offizielle auf der Konnichi machen wollen. Die ist in Kassel. Jetzt frage ich euch mal, findet ihr die Konnichi gut? Wollt ihr da hin oder ist die Lage so schlecht oder habt ihr da gerade Schule? Was weiß ich? Ja, also ich würde sagen, also es ist ziemlich gut. Die Konnichi ist in Kassel, also in Hessen. Und das liegt ja sogar noch ein bisschen zentraler als Düsseldorf, also ein bisschen besser für manche. Mehr im Zentrum von Deutschland. Okay, nicht direkt in der Mitte, aber mehr als Düsseldorf. Und das ist ziemlich praktisch. Die Konnichi ist ein riesiges Festival und ich finde, es würde sich sehr gut dafür eignen. Also ich finde die Konnichi ja auch toll, aber mir ist der Eintritt definitiv zu teuer. Und die ist sehr ungünstig gelegt, muss ich echt sagen. Es ist echt ein scheiß Datum da. Schlimm. Das hast du keine 20 Minuten Tage. Hin. Außerdem ja, muss man sich ja keine Karte kaufen. 20 Minuten habe ich da nicht an Anreise. Da habe ich 2 Stunden und 27 Minuten. Zumindest im Auto. So eine Frage, hieß es nicht, dass die Karten schon alle ausverkauft sind? Nee. Ja, wann muss ich nicht unbedingt Karten kaufen? Ja, erstmal das, weil das trotzdem ewig viele Leute sind und alles mögliche. Also ich denke, auch ohne Karte ist es ein Erlebnis. Auf jeden Fall, die Karten kosten ja jetzt, die werden ja immer teurer, ne? Also haben wir ja gesehen, je nach Zeit, also jetzt zahlen wir quasi schon den vollen Preis und an der Tageskasse zahlt man noch einen Aufschlag. Aber so ist es. Auf jeden Fall an der Tageskasse gibt's noch ein paar Karten immer und wenn man da früh genug da ist, kriegt man auf jeden Fall, denke ich mal, noch Karten für die Konnichi. Und ja, ziemlich teuer, ich weiß nicht, 25 Euro kostet es, wenn man es jetzt eine Tageskarte für den Freitag kauft. Ist natürlich schon teuer, aber ich denke mal, zu dem, was da geboten wird und sowas, Konzerte und alles mögliche Standardon. Ich habe mich heute mal auf der Konnichi-Homepage ein bisschen umgeschaut, also da bekommt man echt einiges geboten und dann würde ich sollen die Schüler vorschlagen, die sollen schon mal ein bisschen sparen oder die Oma fragen oder was weiß ich. Da gibt's bestimmt Möglichkeiten, ne? Noch jemand? Noch jemand hin unbedingt? Nein. Ich bin ja eh bei jedem Scheiß dabei, von dem her wäre eigentlich gar kein Problem, dass ich da hochfahre. Ja, ich weiß bloß nicht, die Karten natürlich sind so teuer und es ist auch wieder bloß ein Tag, aber ich glaube schon mal, dass es richtig, richtig cool ist, weil da laufen ja dann noch mehr Cosplayer rum, als überhaupt am Japan-Tag waren. Und ja, auf den Bildern von letztem Jahr, ich habe ein paar Bilder gesehen, auf jeden Fall, scheint so, also da, ich habe viel Bilder von den Wiesen gesehen und Videos von den Wiesen, die vor dem Gelände anscheinend waren, also die Leute, die anscheinend nicht reingekommen sind oder sowas. Und da waren echt viele Cosplayer überall und das ist ja auch kein Wunder, weil der Veranstalter ist ja nichts anderes als Animex und da treiben sich ja viele Cosplayer rum auf der Plattform, wie man weiß. Ist vor allen Dingen klar, denn die Konnichi ist eine Convention, also die ist extra auch für Cosplayer mit veranstaltet worden. Der Japan-Tag allerdings ist ein Japan-Fest, was eigentlich nur um Japan geht und nicht für Cosplayer geeignet ist. Im Japan laufen auch so viele Cosplayer rum. Aber die Konnichi ist ja nicht nur für Cosplayer, die ist für alle eigentlich. Das ist einfach nur eine Manga- und Anime-Convention, nicht unbedingt nur für Cosplayer, sondern einfach für allgemein Anime- und Manga-Fans. Das werden wir sehen, wenn wir hingehen. Jetzt wollen wir uns nicht da spekulieren oder sowas. Gehen wir mal hin und dann schauen wir mal, wie viele Cosplayer da sind, ob da 90% Cosplayer rumlaufen oder sowas. Aber ich denke mal, auf jeden Fall deutlich mehr Cosplayer als am Japan-Tag sind da unterwegs und ja, vielleicht werde ich mir auch eins bauen. Haha, und dann gehe ich auch als Cosplay-Ding hin. Also ich werde auf jeden Fall als Cosplay gehen. Ich gehe auch als Cosplay. Sarah, gehst du wieder als Tentomon? Klar gehe ich als Tentomon. Ich wollte nur sagen, Sarah, anders als am Japan-Tag, sich da nicht trauen im Cosplay. Stell dir mal vor, ich wäre da jetzt als Cosplayerin hingegangen bei dem scheiß Regen am Ende. Ja, und? Wäre doch witzig geworden. Wenn nicht witzig geworden, dann hätte ich mein Cosplay nie wieder anziehen können. Doch. Für was gibt's Regenschirme? Hat sich jemand Regenschirme dabei außer Eva und Wolf? Noch eins Wolf? Ja, wir hatten 2 Regenschirme. Für 13 Leute ist das ein bisschen wenig, glaube ich. Ja, das war definitiv zu wenig. Alles klar. Also überwiegend positive Meinungen, aber im Forum die Abstimmung war auf jeden Fall irgendwie über 40 Stimmen Nein, etwas über 10 Stimmen Ja, also das fand ich schon Also mager, ich war auch dagegen, weil ich eh da nicht hinkommen könnte, also. Warum denn nicht? Meine Eltern weigern sich, mich da hinzubringen irgendwie, also ich darf da nicht hin. Dann fahr mit dem Zug hin. Ich darf da trotzdem nicht hin, Manuel. Mist. Ja, das muss man respektieren, die Meinung. Bei mir ist es halt ganz praktisch, ich wohne halt in Hessen und hab's da nicht weit. Ja. Also wenn, für mich wäre es so, wenn das größte Japan-Anime-Blablabla-Event der Welt wäre, würde ich auch nach Berlin oder Hamburg fahren, das wäre mir scheißegal. So ist genau, das ist die richtige Einstellung. Zumindest so ist es bei mir. Naja. Dann haben wir auf jeden Fall jetzt schon mal das Thema auch abgehakt und dann, ja, jetzt, ob ihr noch irgendwas erzählen wollt im Outro, wir machen es ja normalerweise so, dass jeder so erzählt, was er so gemacht hat, aber letztes Wochenende war ja klar, da waren ja alle an der, am Japan-Tag. Vielleicht noch irgendwas. Also ich war jetzt zum Beispiel auch am Comic-Salon in Erlangen. Das ist ja jetzt nicht so eine typische Anime-Con gewesen, aber ich musste einfach mal vorbeischauen. Das ist eine Con, wo ich weniger wie 2 Stunden Hinfahrt brauche. 1 Stunde 15 Minuten waren das. Also eigentlich gar nichts. Und war halt viel Comic, aber auch viel Anime vor allem. Und dann sogar noch deutsche Prominenz aus den Medien. Okay, Prominenz in Anführungszeichen. Hella von Sinnen hat dort signiert irgendeinen Comic. Prominenz in Anführungszeichen, ja. Cool. Ja, aber es war dann so, ne, da war ich dann irgendwie so ein Meter entfernt von ihr gestanden und hab dann Fotos machen können und es war halt dann echt komisch, ne, wenn du so jemanden siehst, den du nur aus dem Fernsehen kennst, ne, und ist dann ein Meter so entfernt, stehst dort und hast quasi Blickkontakt, also. Wirken ja fast natürlich die Leute und da denkt man fast, das sind Menschen, die da im Fernsehen rumspringen. So, jetzt alle. Auf jeden Fall war ganz toll, Animes war vertreten, Kase und der ganze Schmarrn. Und dann gab es so einen Manga-Stand, wo gebraucht die Mangos verkauft worden sind, Mangas. Also irgendwie Inuyasha-Bänder zum Beispiel für 2,50, die noch gut ausgeschaut haben und alles. Fast wie neu. Für 2,50 statt 5 Euro ist Stück, also sowas war ja wirklich günstig dort zum Beispiel. Habe ich mir aber keine Manga-Bänder mitgeschleppt, ich weiß nicht, ich mag es nicht gebraucht oder sowas. Dann haben wir hier noch einen Ruffy-Strohhut geholt und ein Death Note-Plakat und sowas. Naja, dann was schauen wir mal aus. Habt ihr noch so gemacht? Habt ihr noch irgendwas zu erzählen? Nope. Okay, ja, ich sitze hier fein auf dem Balkon, bei schönem Wetter, ohne Sonne, denn unser Balkon hat keine Sonne mehr um diese Uhrzeit. Aber egal. Auf dem Balkon, ja, wollte ich mich auch draufsetzen, aber das habe ich dann nicht gewagt, weil sonst ist da der tägliche Verkehr da, dass Eltern vorbeilaufen oder sowas und oder meine Schwester und ich möchte, wenn ich aufnehme, schon ein bisschen Ruhe haben und nicht irgendwo auf dem Serviertablett hocken. Naja, ja, da habe ich ja jetzt nicht das Problem. Ich habe keine Geschwister und meine Eltern sind eh nicht da, also. Oh, du sturmfrei. Ich auch. Ja. Na, dann, wir könnten eine Party schmeißen. Eben, wir könnten ja, Party komm, schmeißen. Ja, komm, wer will alles kommen? Keine Ahnung. Ich bin gleich dabei. Wo bei ist wem? Das bei dir mal? Oder bei mir? Bei dir ist größer, ne? Ja, komm mal in der Nähe von München-Gladbach. Dann, aber dann besser. Also Nordrhein-Westfalen ist das Ganze. Oh, das ist aber. Ja doch, nehmen wir einfach. Ich bin zusammen. In 5 Stunden da. Ein Zugticket ist billiger. Ja, wir machen 7. Wir nehmen jetzt so ein schönes Wochenendticket und sind wir in 7 Stunden oder sowas in Nordrhein-Westfalen. Aber das geht ja erst. Alles klar, morgen. Bis gleich. Und vor allem im Wochenendticket mit Nahverkehr, da brauchst du ein bisschen länger als 7 Stunden. Also so mit 10 bis 12 Stunden darfst du das schon rechnen. Ja, ich weiß nicht, ich hab's immer bloß von der Stadt, die in der Nähe von mir ist, nach Köln habe ich mal gerechnet und dann waren es so 7,5 Stunden oder sowas hin und 7,5 Stunden zurück. Das ist natürlich schon viel Zeit. Ja gut, ich wohne auch bei noch, dir noch mal ein Stückchen Stück länger, weiter aber im Süden. Ja. Aber naja. Also ich würde es nicht machen, glaube ich. Mit schönes Wochenendticket durch komplett Deutschland fahren. Das ist mir doch zu viel Zug. Naja, egal. Dann ist der Conningcast heute auch schon... Oder will jemand noch was sagen? Ich habe gerade den Knopf von Manuel gesehen. Nö, nö. Alles klar. Okay, dann würde ich sagen, beenden wir den Conningcast. Das Thema für nächste Woche ist Detektiv Conan in anderen Ländern. Klingt erstmal nicht spannend. Ist es auch nicht. Aber mal schauen, was wir draus machen. War das doch dein Vorschlag. Das war nicht mein Vorschlag. Aber auf jeden Fall, da werden wir mal drauf eingehen, wie das in den anderen Ländern ist, was da für Bände erschienen sind schon und ob es da auch große Communities gibt. Wie die in den gibt. USA den Namen rumpfuschen. Genau. Den Namen so mega. Und jeden dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Servus. Ciao.